John ist klar strukturiert. Mein Körper, meine Bude, meine Karre, meine Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels. Ordnung? Das halbe Leben für den italoamerikanischen Barmann aus New Jersey. Ganz normal ist er. Oder doch nicht? Immerhin schließt er seine Aufzählung so ab. Und meine Pornos. John ist pornosüchtig, ein pornosüchtiger Don Juan. Und das trotz... Nicht so gut wie ein Porno. Trotz vieler One-Night-Stands. Nicht so gut wie ein Porno. Trotz intakter Familie, trotz Fitnessstudio, gestähltem Körper, trotz Kirchgang mit anschließender Beichte. 10 Vaterunser und 10 Ave Maria. Danke, Vater. Johns Problem mit dem Sex? Nicht so gut wie ein Porno. Dem Sex mit den realen Frauen? Sie mögen noch so schön aussehen, die Praxis des Aktes mit ihnen ist in der Regel... konstatiert John nüchtern, sie ist öder als im Fantasieland Porno. Das ist die endlos Enttäuschungsschleife bei John. Am Anfang von Joseph Gordon-Levitts Film Don John ist nicht klar, was wir hier eigentlich zu sehen bekommen. Komödie? Satire? Souverän inszeniert Gordon-Levitt in seinem Debüt als Regisseur einen stichwortartigen Streifzug durch Johns Lebens- und Pornoalltag. Ohne explizite Sex- und Masturbationsszenen ist Don John trotzdem drastisch und sehr direkt und als Gegenentwurf zur gängigen Prüderie im US-Film wie eine Erlösung. Fast nüchtern, ja, fast dokumentarisch, so ist es und scheint es uns noch so peinlich, listet Gordon-Levitt die Kriterien, Vorlieben und Johns dramaturgische Inszenierung der Masturbation vor dem Internet-Pornoclip auf, abgeschlossen mit dem Flug des genutzten Taschentuchs vom Laptop in sozusagen elliptischer Bahn in den Papierkorb. Wie gesagt, Endlosschleife. Sympathisch scheint dieser von Testosteron getriebene, / gegelte Italo-Amerikaner nicht. Doch auch die Traumfrau, die eines Tages auftaucht. Das wäre so sexy, wenn du einen richtigen Job hättest. Enges Kleid, volle Lippen, großer Busen, Scarlett Johansson eben, wirft die Maske des Traumhaften schnell ab. Schon beim Gefummel an der Tür vor Barbaras Apartment wird klar, dass diese Frau gewohnt ist, Sex als Machtfaktor in der Beziehungspolitik einzusetzen. Und du willigst einen Abendkurs für mich, Baby, einen kleinen Kurs. Oh. Oh ja? Mit herkömmlicher Hollywood-Romanze hat das, was nun kommt, gar nichts zu tun, eher mit einer bösen Satire auf filmische Beziehungsklischees. Und zwar erzählt aus der Perspektive des Pornosüchtigen, der irgendwann... Baby! Was zur Hölle machst du da? Ich check meine E-Mails. ...von der empörten Freundin beim Masturbieren erwischt wird. Hältst du mich für einen Kerl, der sich Pornos anguckt? Natürlich lügt John Barbara an. Das gehört zum Psychogramm des Süchtigen, denn immer noch gilt für ihn. Aber leider war es nicht so gut wie ein Porno. Barbara mit ihrem Hang zu Romantikfilmen und dem Wunsch, den Partner Macht wie beziehungspolitisch in den Griff zu bekommen, und John mit seiner Pornosucht haben eins gemeinsam. Auf eine Beziehung zum anderen, der... oder die nicht so ist wie in der Fantasie, können sich beide nicht einlassen. Das stellt Joseph Gordon-Levitt mitunter sehr böse dar. Doch die Boshaftigkeit wirft der Filmemacher, der Don John auch geschrieben hat, über Bord, wenn seine Figur, diese überhübsche Barbara, erst einmal los ist. Denn da ist die ältere Frau aus dem Abendkursus, Julianne Moore, der es egal ist, dass John Pornos guckt, die eine traumatische Erfahrung mit sich trägt und die sich nicht nur besessen an der glatten Oberfläche delektiert wie Barbara. Und Esther ist es, die John klarmacht, dass dieses sich grenzenlos im Fantasiereich der Pornografie verlieren, dass das auch in der realen Sexualität mit einer realen Frau geht. Spätestens an einem der letzten Dialogsätze in Don John wird dann klar, dass John eine Entwicklungsreise erlebt, dornig, holprig. Er sagt nämlich, vielleicht sollte ich ja mal was Neues probieren. Vielleicht, das ist nicht viel, aber immerhin, eine Möglichkeit erscheint so am Horizont. Joseph Gordon-Levitt hat einen Film jenseits des Hollywood-Mainstreams gedreht. Absurdes, komödiantisches und die Kritik an zeitgenössischer Beziehungslosigkeit, der fruchtbare Boden für die Pornografisierung der Gesellschaft, halten sich in diesem Film klug die Waage. Am Ende wartet der Film Don John über diesen pornosüchtigen Don Juan, ja vielleicht, wieder ein vielleicht, mit einem Wunder auf. Ein mühselig erarbeitetes allerdings. Jedenfalls schmiert John sich jetzt kein Gel mehr ins Haar und er nähert sich Esther langsam an. Wie nahe er kommt? Eine Antwort gibt Don John, der Film nicht.